Und dazu muss man zunächst einmal wissen, dass es sich hier nicht um Tao der Liebe von Mantak Chia handelt, sondern um eine gemischte Technik oder Methodik, so wie ich sie persönlich für mich betreibe und auch deshalb bevorzuge, weil nach meinem persönlichen Empfinden die ganze buddhistische und taoistische Lehre zwar wunderbar ist, aber eben zu körpernahe ist. Natürlich ist die Sexualität ein Motor und natürlich ist der Atem ein Motor. Natürlich sind die buddhistischen körperlichen Yoga-Stellungen eine wichtige Angelegenheit, aber nach meinem Empfinden wird hier zu sehr der Körper in den Vordergrund gerückt, sodass ich hier eine zu große Gefahr sehe, das Bewusstsein, das Vereinen mit dem Nichts, das Beantworten der letzten Fragen nicht so sehr vom Geistwesen des Menschen selbst, sondern von körperlichen Aktivitäten abhängt, sodass es mitunter nicht so einfach ist, das körperliche Element aus dem Weg zur höheren Bewusstwerdung herauszunehmen.